Da ist kein Ding zu hoch, zu fest, das sich um Geld nicht kaufen lässt. Du kaufst das Land, zusammen den Knecht. Ja, vom des Kaisers verbrieften Recht, das alle Zeit unschätzbar ist und eingesetzt von Jesu Christ. Davon ist ein gerechtsam Teil für Geld halt aller Wegen feil. Darüber weiß ich keine Gewalt. Vor der muss ein jeglicher sich neigen. Und muss die Reverenz bezeigen dem, was ich da in Händen halte. Du bist im Teufelslob nicht faul. Wie zu der Predigt geht dein Maul. Gibst da dem Mammonbeutel eher, als ob das Tabernakel wär. Ich gebe eher, wem eher gebührt und läster nicht, wo ich die Macht verspür. Was hilft dein Weinen, liebe Frau? Der Mammon hat mich in der Klau. Warum hab ich mich ihm ergeben? Nun ist's vorbei mit diesem Leben. Kannst du das sehen? Und stellst wie Stein. Wo bett ich heut die Kinder mein? Tu mir die Lieb, geh dahin nach und sieh im Stillen zu der Sache. Der Mann kommt in Turm, der mag nichts frommen. Dem Weib gewähre ich ein Unterkommen und was sie nötig hat zum Leben zusammen den Kindern, das will ich ihr geben. Mein Hausbock soll mir danach sehen und ihr freimachen eine Kammer. Doch will ich plärrend ledig gehen, ihre Not nicht wissen, noch gejammert. Das ist ein erzverdrießlich Sach. Man lebt geruhsam vor sich hin, hat wahrlich Böses mit im Sinn und wird am allerschönsten Tag hineingezogen und weiß nicht wie in Hader, Bitternis und Klag und aufgescheucht in seiner Ruhe. Jetzt frage ich dich, was kann ich dazu? Was geht mich an, dem Kerl sein Taglauf? Er hat halt angelegt darauf. Nun steckt er drin, schreit Ach und Weh. Das folgt halt wie auf A das B. Ein Häusel bauen mit fremdem Geld. Wer also haust, um den ist so bestellt. Das ist ein Adams Zeiterlauf, ist nicht erst kürzlich kommen auf. Zum Schluss aber, tät das in die Schuhe schieben, dem so er Haufen Geldes schuldig blieben. Jetzt aber, dass ich's ehrlich sag, steht mir der Sinn nicht mehr danach, dass ich einen Lustgarten anschaue. Tu mir die Lieb, mein guter Gesell. Wenn du das andere besorgt hast, schnell. Bring den Kaufschilling da zurecht, weil die Versäumnis mir Ärgernis brecht. Der Garten samt dem Lusthaus rein sollt als für meine Freundin sein auf einen Jahrtag ein Angebind. Bei der ich dich doch heute Abend bin. Ich bring dir den Kaufbrief gleich dahin, ausgefertigt nach deinem Sinn. Mich drängt's, dass ich dahin komm, schnell. Ist doch der einzige Ort in der Welt, wo nichts mir meine Lust vergällt. Ist ein recht paradiesisch Gut, das mir ihre Lieb bereiten tut. Da hab ich in Willen dies Ding, dass ich ein Angebind ihr bring, darin sie wie in einem Gleichnis und Spiegel ihre Dankbarkeit besiegen. Wie willst du das tun? In welcher Weise? Dazu richte ich den Garten mit Fleiß und baue inmitten ein Lusthaus hin. Das baue ich so recht nach meinem Sinn. Als einen offenen Altan mit hohen steinernen Säulen dran, fließende Wasser, erzene Bild, die sollen nicht fehlen zur vollen Zier. Und dann ist die Anlage also für, dass unter dem Morgen- und Abendwind ein Ruch von Blumen mancher Art dahinstreicht, allezeit gelind von Rosen, Nelken und Liglien zart. Desgleichen an einer verborgenen Stätte, recht wie der Nymphe quillend Bette, lass ich aus kühlem, glatten Stein eine fließende Badstube errichtet sein. Och, das wird ein köstlich Gärtlein, für wahr! Das will ich meiner Liebsten einbinden. Und nehmen sie dann an beide Hände und führe sie hinein damit sie erkennt in diesem Gärtlein köstlich und mild ihr eigen abgespiegelt Bild. Da sehe ich deine Frau Mutter kommen. Wird dir jetzt die Begegnung frommen? Drück mir nicht gern vor ihr beiseit. Hab aber wahrlich nicht viel Zeit. Geh du, bring mir zurecht die Ding, indes ich meinen Gruß da bring. Bin froh, mein Sohn, dass ich dich sehe. Geschieht mir so im Herzen weh, dass über weltlich Geschäftigkeit dir bleibt für mich geringe Zeit. Die Abendluft ist übler Art und deine Gesundheit gebrechlich und zart. Kann dich mit Sorgen nur hier sehen. Möchtest du nicht ins Haus eingehen? Gehst du dann mit und bleibst daheim? Für heute Abend kann's nicht wohl sein. Du darfst dich nicht verdrießen lassen, wenn ich dich halt. Hier auf der Gassen. Es ist mir gar sehr um deine Gesundheit. Um meine Gesundheit kein Sorg nicht hab. Ich stehe mit einem Fuß im Grab. Mir geht's nicht um mein zeitlich Teil, doch desto mehr ums ewig Heil. Verziehst du dein Gesicht, mein Sohn, wenn ich die Red davon, und wird die Frag dich arg beschweren, wenn ich dich mahn, ob deine Seele zu Gott gekehrt ist, ihrem Herrn? Trittst hinter dich voll Ungeduld und mehrest lieber Sündenschuld, als in dich gehen, ohne Spott. Wo doch von heute auf morgen leicht deine Botschaft dich von ihm erreicht. Du solltest vor seinen Gerichtsstuhl gehen und von deinem ganzen Erdenleben eine klare Rechnung vor ihm geben. Frau Mutter, spotten ist mir fern. Doch weiß ich, die Pfaffen drohen halt gern. Das ist nun einmal ihr Sach in der Welt. Ist abgesehen auf unser Geld. Doch kränkt's mich, wie sie Alten und Kranken in Kopf nichts bringen als finstere Gedanken. Die Finsternis ist woanders dicht. Doch solche Gedanken sind hell und Licht. Wir sind gute Christen, hören Predigt, geben Almosen und sind ledig. Mein Sohn, es ist ein arg Ding zu sterben. Doch Ärger noch auf ewig verderben. Auf 40 Jahr bin ich kaum alt. Mich wird halt eins nicht mit Wald von meinen irdischen Freuden schrecken. Willst du den Kopf in den Sand stecken und siehst den Tod nicht? Jedermann. Bin jung im Herzen und wohlgesund und will mich freuen, meine Stund. Es wird die andere Zeit schon kommen, wo Buß und Einkehr mir wird frommen. Das Leben flieht wie Sand dahin. Ach, bist mein unberaten Kind. So sage ich dir halt nur ein Wort. Sei deines Herrn Gott eingedenk. Du bist ein stattlicher Mann und Frauenlieb steht dir wohl an. Willst stets in arger Zucht umtreiben und fremd die heilige Ehe dir bleiben? Frau Mutter, die Red ist mir bekannt. Hat doch dein Herz nicht umgewandt. Ist halt noch alleweil die Zeit nicht da. Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein. So muss ich allweg in Ängsten sein. Auch morgen ist halt noch ein Tag. Wer weiß, wer den noch sehen mag. Macht euch nicht unnütze Beschwerden, ihr seht mich sicher noch ehelich werden. Mein guter Sohn, für dieses Wort will ich dich segnen. Immerfort. Hab nicht von heute noch morgen geredet. Einer Mutterherz ist wohlbestellt, wo nur ein gutes Wörtlein hinfällt. Und dass du so geantwortet hast, nimmt von der Brust mir schwere Last. Viel gute Nacht, Frau Mutter nun. Ich wünsch, du mögest sänftlich ruhen. So will ich, mein lieber